Sorgen verschwinde du Schmerze. Ach, Jesu, du entweichet ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Entweichet ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Ach, Jesu, du entweichet ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Entweichet ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Entweichet ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Komm, mein Jesu, und erquicke. Ja, ich komme und erquicke. Komm, mein Jesu. Ja, ich komme.